Ey! Kaschka! Bibi, du bist uns allen jetzt lange genug auf der Nase herumgetanzt. Wird Zeit, dass jemand deinen Hype beendet. Ey! Ey, ich spielte meine Show gestern live in der Schweiz. 20 Bitches im Backstage und meine Jewelry war nice. Hab mir Coca geballert. Groupies in die Suite genommen. Groupies in der Suite genommen. Drauf auf ihr Gesicht gekommen. Morgens aufgewacht. YouTube angemacht. Und ich seh diesen Dreck. Diese Baby hat kein Swag. Im Video sind Luftballons. Doch der Track ist gar nicht fly. Du trägst seine Goldkettenfälschung aus der Slowakei. Dein Englisch ist schlecht. Das sind nicht mal echte Wörter. Ich mach einen Drive-by auf dich aus dem Helikopter. Hör auf zu singen, bei dir hilft nicht einmal Auto-Tune. Ich sippe Lean in meinem Recording-Room. Zerstör deine Karriere, bin fly wie eine Rakete. Baby's Beauty Palace, komm mir nicht in die Quere. Mach weiter Modetipps, ich ess weiter Kobe-Rind. Und mein Portemonnaie ist fett, so wie Obelix. Wap, wap, die dap, dap, ich schieß dich ab, Slut. Ich bin high, weil ich Codein im Cup hab. Wap, wap, die dap, dap, Bentley, Farbe, matt, black. Ich klopf an deine Tür, tak, tak. Wap, wap, die dap, dap, ich schieß dich ab, Slut. Ich bin high, weil ich Codein im Cup hab. Wap, wap, die dap, dap, Bentley, Farbe, matt, black. Ich klopf an deine Tür, tak, tak. Das ist der zweite Part, doch du bist nur einen wert. Mein Business läuft rund, so wie Autos im Kreisverkehr. Bring bald ein neues Tape und ein neues Album. Cash. Und ich bringe neues Merch und ich gette noch mehr Cash. Und ich kauf mir noch mehr Swag, Cash. Kauf mir eine Villa. Cash. Bitches blasen meinen Dick, ja du schmeckt nach Vanilla. Shish. Meine Tracks sind ab 18, Shish. Meine Bitches 17. Sie finden mich süß, so wie Ferrero Küsschen. Wie viel Swag du hast, nicht mal ein bisschen, nicht mal ein wenig. Und die Bitches haben den Penis. Ich nehm dir deine Fans weg. Automarke Cadillac. Werf ein Auge auf dein Business, so als wär ich Fatty Rap. Ich bin der größte Star, famer als es Goethe war. Und in meinem Blunt das Sweet, es ist Amnesia. Jetzt kommt noch eine Line, ich ziehe noch eine Line. Dein Hype ist vorbei, nicht traurig sein. Wap, wap, die dap, dap. Ich schieß dich ab, Slut. Ich bin high, weil ich Codein im Cup hab. Wap, wap, die dap, dap. Bentley, Farbe, matt, black. Ich klopf an deine Tür, tak, tak. Wap, wap, die dap, dap. Ich schieß dich ab, Slut. Ich bin high, weil ich Codein im Cup hab. Wap, wap, die dap, dap. Bentley, Farbe, matt, black. Ich klopf an deine Tür, tak, tak.